Wir tragen ein Licht in das Dunkel der Zeit, getreu nach dem Erbe der Väter. Das Leben der Pflicht und der Zukunft geweiht, blicken wir vorwärts und kennen kein Später. Wir schließen den Ring, der uns alle verbindet, vom Anbeginn bis auf den heutigen Tag. Von Sippe zu Sippe sinnvoll sich findet die Kette, die niemand zu brechen vermag. Wir tragen im Herzen als lodernden Brand den Glauben an eiserne Pflicht, zu der Millionen sich vor uns bekannt. Vergesst das Gebot der Gefallenen nicht. Wir tragen das Leben nach göttlichem Wort, voll Hoffnung und ohne zu klagen. Uns bindet nicht Zeit und hindert kein Ort, wir kennen kein weichliches Tagen. Wir dienen dem Volke, der Heimat, dem Herd, hochfliegen der Freiheit Gedanken. Für sie ist der Einsatz des Lebens stets wert, wir fordern die Zeit in die Schranken. Für sie ist der Einsatz des Lebens stets wert, wir fordern die Zeit in die Schranken.